and ham. Hamburg's burgers is so vegan. Commons conquers is heaven. Ob in Regen und Schnee, ob zu Land und auf See, in tiefenster Nacht durch die tobendste Schlacht, ob in Blitzen, Eis, zeigen wir Blut und Schweiß. In eisernen Rhein, denn der Morgen wird unser sein. Halte nicht ein, denn der Morgen wird unser sein. Halte nicht ein, denn der Morgen wird unser sein. Verwegen können keine Niederkraft, stellen sich ihrem Feind entgegen, verzaucht der Frucht und Übermacht. Ob in stürmischem Feld gegen die halbe Welt, ob in Schwarz und in Grau für Familie und Gau, ob geliebt, ob gehasst, ohne Furcht, ohne Rast. Wir hielten nie ein, denn der Morgen wird unser sein. Halte dich ein, denn der Morgen wird unser sein. Halte dich ein, denn der Morgen wird unser sein. Er trachtet nur nach schwachem Blut. Auch knüpften sie schon unseren Galgen. Ich bin nicht unsere deutsche Wut. Denn der Morgen wird unser sein. Halte nicht ein, denn der Morgen wird unser sein. Halte nicht ein, denn der